Laut Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minsungi Sori verlangte das Netzwerk gegen die staatliche Regelung der Lehrbücher am 27. November auf einer Pressekonferenz in Seoul die Zurücknahme der staatlichen Regelung der Geschichtslehrbücher, die die pro-japanische Kriecherei und den Landesverrat verschönern. Einem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Saram Ilbo zufolge forderten die oppositionellen Persönlichkeiten wie der Sprecher aus der parlamentarischen Fraktion der Gemeinsamen Demokratischen Partei einstimmig die Abschaffung der staatlichen Lehrbücher, die gegen das Allgemeinwissen der Epoche und die historische Tendenz gerichtet sind. Trotz des Widers aller Kreise und Schichten in Südkorea veröffentlichte das Bakun-Regime am 28. November die Überprüfungsauflage der staatlich geregelten Geschichtslehrbücher.